Moin Moin, hier ist Oldenburg, deine Stadt, unsere Stadt, euer aller Stadt. Unser Resümee nach 5 Wochen. Als wir vor 5 Wochen ankamen, war wirklich ein Shit-Wetter gewesen. Und es war Nieselregen, Gichtregen, Gicht. Boah, meine Stimme ist schon wieder total heiser. Sorry, es war ein scheiß Wetter gewesen so rum. Aber danach war es also durchweg ein angenehmes Klima hier. Es war zwischendurch windig, aber immer noch warm. Ja, die Zimmer, ja, wie halt so Reha-Zimmer eingerichtet sind. Ne? Ein Bett, ein Fernseher und ein Stuhl, ein Tisch, 2 Schränke für seine Sachen zum Ablegen. WLAN-Verbindung, Internet ist hier frei gewesen und mal weniger, mal nicht so gut, je nachdem wie halt der Empfang war, aber eigentlich durchweg konnte man es doch zum Internet, für die Internetbenutzung nutzen. So, ich bin noch nicht ganz wach und lege mich jetzt auch gleich noch ein bisschen hin. Von den Hygienevorschriften Bombe. Also es wurde alles getan, um die Hygienevorschriften einzuhalten. Also man dürfte im Fahrstuhl, je nachdem welchen man benutzt hatte, nur mit einer Person oder 3 Personen reingehen. Obwohl die 3. Person jetzt erst in den letzten Tagen dazugekommen sind. Normalerweise waren es maximal 2 Personen in dem großen Fahrstuhl. Die Gänge und Flure waren gekennzeichnet mit Pfeilen auf dem Boden oder halt mit Pfeilen an den Wänden, wo halt dann Einbahnstraße drauf stand, dass man halt in diese Richtung nicht laufen sollte, dürfte, und es wurde auch weitgehend eingehalten, auch mit den Fahrstühlen. Man dürfte nur in eine Richtung fahren, was außen angeschlagen war, also entweder nach oben oder nach unten. Das Klinikpersonal war Bombe, also richtig nett. Immer wenn man eine Frage hatte, wurde die auch versucht zu beantworten. Die Gruppenübungen oder die psychiatrischen Sitzungen, heißt das so, psychiatrischen Sitzungen auf jeden Fall, die waren auch Bombe, alle sehr nett, ob es Frauen oder Männer waren. Also man versuchte immer auf uns einzugehen. Hier kommen laufend WhatsApp-Nachrichten rein. Ich hoffe, das ist nicht allzu störend. Und ich versuche immer dann zwischendurch die Aufnahme zu unterbrechen. Ja, jetzt bin ich wieder aus dem Tritt gekommen. Ja, die Anwendungen waren super, also von Nordic Walking bis Terrain-Training und progressive Muskelentspannung und was es alles gab. Also es war immer sehr angenehm hier mit den Leuten, ich wollte schon sagen zu arbeiten, aber die haben ja mit uns gearbeitet. Also es war auf jeden Fall immer eine super entspannte Atmosphäre. Auch das Essen war super, ob es morgens gab es immer Buffet in Form von Brötchen, Kaffee, Saft, Wurst, Käse, frisches Obst, Marmelade, Nutella, also alles, was das Herz begehrt. Mittags konnte man sich immer aussuchen, was das aussuchen, entweder gab es halt Fleischgerichte oder vegetarische Gerichte, aber das hatte ich am Anfang falsch verstanden, weil ich dachte, man konnte zwischen den Gerichten switchen. Bevor ich jetzt was Falsches sage, aber so wie ich es jetzt verstanden hatte, musste ich immer entweder bei Fleisch oder vegetarisch bleiben und konnte da ja nicht hin und her switchen. Aber da ich ja auf mich selber auf Diät gesetzt hatte, habe ich dann mittags so oder so meistens mich an der Salatbar bedient und habe jetzt meine 9 Kilo hier abgenommen in 5 Wochen. Ne? Was sagen wir da? Gut gemacht. Ja, und das gleiche auch abends. Abends gab es dann auch Buffetform und dann gab es meistens dann noch ich will jetzt nicht sagen die Reste, aber dann die Sachen, die von mittags übrig geblieben sind. Zum Beispiel, wenn es Würstchen gab, also Eintopf mit Würstchen, gab es dann abends die Würstchen mit auf dem Buffet. Keine Ahnung, geschätzte 20, 30 Stück oder Matjes, was übrig geblieben ist. Und Fisch gab es oder so ab und zu. Das war, glaube ich, Forelle geräuchert mit Kräutern drauf. Also halt sowas in der Art. Und ja, generell gab es mittags jetzt auch, bevor ich wieder was Falsches sage, aber auch, glaube ich, zweimal Fisch gab es während der Woche. Aber samstags immer nur ein Topf. Da war es meistens leer. Da sind die Leute dann außerhalb essen gegangen. Ja, im Guten und Ganzen eine super Klinik. Und ich hatte ja schon mal gesagt, die ist die letzten 3 Jahre mit Goldmedaillen von Stiftung. Ah, nicht Warntest, auf jeden Fall einfach mal googeln. Nordseeklinik Borkum, und die haben durchweg positive, super Bewertungen. Ja, am Dienstag geht es dann halt jetzt zurück. Woche nach 7 wird in die Bimmelbahn eingestiegen, dann geht es zum Katamaran und dann ist man innerhalb von einer Stunde wieder auf dem Festland. Und von da aus geht es dann zurück, ja, für mich nach Oldenburg, und es sind auch Leute aus Bayern und anderen Städten hier gewesen. Und wenn ich da höre, die sind so 12 Stunden im Zug unterwegs gewesen. Holla die Waldfee, ich habe es ja einigermaßen gut und bin in 1,5 Stunden wieder in Oldenburg. Ja, jetzt noch einmal im Guten und Ganzen eine super, super, super Klinik. Super sympathische Leute und ja, ist halt wie in jeder Klinik. Einige mag man nicht, aber das ist natürlich wie im Leben. Man kann nicht jeden mögen, man muss dann halt nur versuchen, untereinander zurechtzukommen. Man muss halt lernen, untereinander zurechtzukommen. Das ist live. Ich habe keine Lust, hier die Aufnahme ständig zu unterbrechen und was rauszuschneiden. Man muss halt versuchen, untereinander zurechtzukommen. Aber irgendwie hört sich dieser Satz auch scheiße an. Aber ich denke mal, ihr wisst, was ich meine. So, Dienstag geht's zurück. Für mich und unserem Studiohund Biscuit. Und ja, bleibt uns gewogen, ne? Und ja, mal gucken, was so in Oldenburg los ist. So ist ja einiges passiert. Was man so liest im Internet, auch wieder beim irgendwelchen Schulen, Corona ausgebrochen, aber dann haben sie es wieder rausgenommen, wieder reingenommen. Also da ist man nicht so ganz schlau rausgekommen. Ne? Aber hier, Gott sei Dank, alles Corona-frei gewesen. Also ich hätte nicht gewusst, was hier geworden wäre. Schon wieder so ein Scheißsatz. Was hier geworden wäre. Hört sich irgendwie scheiße an, ne? Was hier passiert wäre, so rum, wenn ja wirklich Corona ausgebrochen werden würde. Und ob wir dann alle ausgeflogen werden würden. Oh Gott. So, wir brechen jetzt hier ab. Wir haben 9:15 Uhr und ein paar Minuten. Und ja, wie gesagt, war eine schöne Zeit. Und man ist gerade angekommen und dann schon fährt man wieder nach Hause. Aber das ist ja so wie im Leben, was ich schon mal gesagt habe. Irgendwie finde ich heute nicht die richtigen Worte, was ich gesagt hatte, habe. Man ist gerade geboren und zack, ja, geht man auf die Rente zu oder halt in die Kiste. Na gut, ich hoffe, da haben wir noch ein paar Jahre Zeit für. So, bevor ich mich jetzt hier um Kopf und Kragen rede, thank you for listening. Have a nice day. Es war eine super schöne Zeit hier auf Borkum und vielleicht kann man ja in 3 Jahren nochmal wiederkommen. Müssen wir mal schauen. So, in diesem Sinne, euch allen ein super schönes Wochenende. Wünscht euch Oldenburg, deine Stadt, unsere Stadt, euer aller Stadt. Thank you for listening. Have a nice day. Wir sind raus und Dienstag geht's zurück nach Oldenburg. Bleibt uns gewogen, aber das habe ich schon ein paar Mal gesagt. Ciao.